sammeln von Daten, um für ein Weiterleben nach dem Tod. Auch ein Post-Mortem-Plan, der ist ja möglich, nach dem Tod, zum Beispiel vom Land, dann heilig so ein paar Ja. Yeah.